wir lieben deinen Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Wir preisen deinen Namen heute Abend. Halleluja. Dein Name, der erhoben ist über jeden anderen Namen. Und jedes Knie beugt sich vor deinem Namen, Jesus. Und bekennt, dass du der Herr bist, Jesus. Kein anderer Herr, kein anderer Name. Jeder Geist beugt sich vor dir. Jeder Name beugt sich vor dir. Jede Macht beugt sich vor dir. Alles beugt sich vor dir, weil du alles besiegt hast. Halleluja. Oh, wir danken dir, weil du der ultimative Sieger von Golgatha bist. Halleluja, wir danken dir. Bist du froh, dass er der Sieger ist? Der Sieger in deinem Leben. Der Sieger in unseren Ländern. Halleluja, du bist der Sieger. Du bist der Starke, du bist der gerechte Gott. Halleluja, deine Rechte hält uns aufrecht. Halleluja, du hältst uns mit der Rechten deiner Gerechtigkeit. Du führst uns mit der Rechten deiner Gerechtigkeit. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Wir lieben deinen Namen. Wir lieben dich, Herr. Danke, dass du heute Abend hier bist. Weißt du, wenn wir ihn anschauen, wenn wir ihn, ja, wollen, ja, ich meine, er lebt in uns. Aber, Halleluja, er möchte auch wirklich, dass wir ihn von ganzem Herzen wollen, begehren. Dann ist er da, Halleluja, dann ist er da, dann geht er durch die Reihen, dann begegnet er jedem Herzensschrei auch, Halleluja, vielleicht bist du hergekommen mit einem Schrei in deinem Herzen und ich sage dir, Gott hört den Schrei deines Herzens, er hört Gebet, er ist der Hörer von Gebet, Halleluja, Halleluja. Und sein Arm ist nicht zu kurz, um zu retten, sondern sein Arm rettet, sein Arm heilt, sein Arm befreit. Er befreit. Halleluja. Der König der Könige und der Herr der Herren, aller Herren. Jesus, König, starker Gott, mächtiger. Wir verehren dich, erheben dich. Halleluja, rufen deinen Namen aus, hier, rufen deinen Namen aus, Herr, über unserem Land, über unseren Ländern, über allen Ländern, die vertreten sind. Halleluja, wir danken dir, dass du wirklich der mächtige Sieger bist, auch in unseren Ländern, in jedem einzelnen Leben. Alles Gute kommt von dir, Herr, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, du bist der Größere und du bist der Stärkere. In uns. Halleluja. Danke, Jesus. Sag mal, du bist der Größere und du bist der Stärkere in mir. Und du hast den Sieg in mir. Du hast den Sieg in meinem Leben. Du hast den Sieg in meiner Familie. Bei jedem Einzelnen. Du hast den Sieg in meiner Nachbarschaft. Du hast den Sieg an meinem Arbeitsplatz. Du hast den Sieg in meiner Stadt. Du hast den Sieg in meinem Land. Halleluja. Und ich bin nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Halleluja. Das ist der Leib, der sich jetzt erhebt in dieser Zeit. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Weil zurückweichen bedeutet von Verderben. Gott sagt dir heute, ich zieh dich nicht zurück. Zieh dich nicht zurück. Das ist einer, der dich zurückziehen will. Aber Gott sagt dir wirklich, zieh dich nicht zurück. Weil Rückzug ist Verderben. Und weitergehen, weißt du, egal welchen Anstoß du mal erlebst, egal durch was du mal durchgehst, aber er sagt, zieh dich nicht zurück. Es ist keine Option. Es ist keine Option. Es ist keine Option. Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Herr. Weil wir müssen uns nicht zurückziehen, weil er hat sich nicht zurückgezogen. Und er hat den höchsten Preis bezahlt. Und er hat nicht, sogar nicht vor dem Kreuz zurückgeschreckt. Halleluja. Deshalb schrecken wir nicht zurück, sondern wir glauben. Wir glauben, weißt du, glaubst für deine Familienangehörigen. Du gibst niemand auf. Du glaubst für deine Nachbarschaft. Du glaubst für deinen Arbeitsplatz, für deinen, ja, Halleluja, für deinen Ort, für deine Stadt, für deine Nation. Halleluja, Halleluja. Und wir sprechen das. Und der Boden wird immer weicher. Die Herzensboden, Böden werden immer weicher und immer offener für Jesus. Halleluja. Und immer mehr erkennen mit dieser materiellen Welt und auch materiellen Dingen. Ja, ist mir nicht, letztlich nicht wirklich geholfen. Ja, Gott ist natürlich unser Versorger. Aber das ist nicht das, was mein Geist braucht. Sondern mein Geist braucht Speise. Und die kommt von einem. Und das ist unser Herr. Und das ist echte Speise. Halleluja. Halleluja. Immer wieder sind wir hungrig. Natürlich sättigt er uns auch immer wieder. Aber immer wieder bist du doch hungrig, oder? Halleluja, ich bin so hungrig. Weißt du das? Und ich sag dir, nach so einem Wochenende ist man noch hungriger, ne? Das facht so dermaßen den Hunger an und das Feuer an. Das ist doch wunderbar. Halleluja. Und ich sage dir, wir schlafen nicht wieder ein, sondern wir sind erweckt. Und wir brennen. Wir brennen für unseren Herrn. Halleluja. Und wir ermutigen einander. Brenn, Junge. Halleluja. Lichterloh. Sag mal zu deinem Nachbarn, du brennst lichterloh. Du brennst lichterloh. Halleluja. Weil es keine Alternative gibt zum Brennen. Halleluja. Weißt du, unser Gott ist gut. Und er brennt für seine Braut. Und er sucht eine Braut, die für ihn brennt. Halleluja. Die für ihn brennt. Und ich sag dir, wenn er eine Braut findet, die für ihn brennt, dann kommt er ganz schnell wieder. Halleluja. Willst du, dass er schnell wiederkommt? Yes, ja, wollt ihr das? Ich hoffe, ihr wollt das. Vorher kommt natürlich noch die Ernte, logisch. Halleluja. Unser Gott ist gut. Und er hat einen mächtigen Plan. Und er hat ein, ja, überall alles in Brand zu setzen. Sie ist von den ersten Christen. Sie sind die ganze Welt auf den Kopf stellen. Halleluja. Also, du auf den Welt auf den Kopfsteller. Stell mal die Welt um dich rum ein bisschen auf den Kopf. Das geht absolut gegen den Trend dieser Zeit, ruhig sein und nur nicht auffallen und nur nicht den Kopf rausstrecken. Aber ich sag dir, das kann nicht verborgen bleiben, wovon dein Herz voll ist. Geht der Mund über. Also lass deinen Mund übergehen. Lass deinen Mund übergehen, halt nicht zurück. Halleluja. Die Menschen müssen es hören. Ja, Halleluja. Sie werden auch nicht alle nur gläubig, indem sie uns sehen, sondern sie, manche vielleicht auch, aber sie brauchen noch die gute Nachricht. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort, Halleluja, das Wort ist das, wodurch Gott wirkt. Und er hat ein Wort in deinen Mund gelegt, mit dem er wirkt, das ausgeht. Halleluja. Und in Brand setzt, dass deine Geschwister in Brand setzt, dass deine Nachbarschaft in Brand setzt, deine Arbeitskollegen in Brand setzt. Halleluja, dass sie nicht mehr auskönnen und sagen, was ist mit diesem Jesus? Halleluja. Den will ich auch. Weil das hört sich zu gut an, was du mit ihm erlebst, als dass ich das nicht auch haben möchte. Also wir machen sie eifersüchtig mit unseren. Mit unserem Feuer, mit unserer Hitze. Halleluja. Halleluja. Oh, und der Halleluja. Hat sonst noch hier irgendjemand was ganz Wichtiges empfangen, wo du sagst, es passt jetzt auch dazu und es möchte ich weitergeben. Halleluja. Dann komm nach vorne. Also ich habe mehrere Pferde gesehen, braune Pferde mit so einem weißen Strich auf der Erde im Wald. Und ich habe gedacht, schade, dass die nicht weiß sind. Und dann aber habe ich hingeguckt und dann wurden die zwischendurch, waren die weiß und dann wieder braun. Weiß, wieder braun. Und die waren hintereinander, ganz ordentlich gereiht und ja, vorwärts. Und mir kommt es so vor, das bedeutet so, dass Gott so, das braune Pferd so Ideen, ja, oder auch einfach so Dinge, die man so im Herzen hat, die man gerne sehen möchte, die bringt Gott hervor. Es wirkt aber so, als wenn es total natürlich ist, aber in Wirklichkeit ist da, ja, wird seine Herrlichkeit dabei weiter transportiert, kommt seine Herrlichkeit hier auf der Erde zum Ausdruck. Und manche denken so, ja, die müssen noch sehr viel von außen haben, um damit diese Idee und dieser Wunsch, diese Vision, das Bild, dass es zustande kommt, was sie im Herzen tragen. Aber es ist nicht von außen, sondern es kommt aus dieser Gemeinschaft mit Jesus. Und die Pferde waren alle in einer Reihe. Das heißt, die haben sich eingeordnet in Gottes Ordnung. Es ist wichtig auch, dass wir uns einordnen hier in die Gemeinde, ja, in der Ortsgemeinde. Und ich habe gesehen, diese Kostbarkeit in dieser Gemeinschaft mit Jesus, da floss so ein ganz goldenes, so ganz kostbares Öl, ja. Und Jesus kann auch kann ungenießbares Wasser richtig reinmachen, das richtig schön zu trinken ist, ja. Ihm ist alles möglich, Gott ist alles möglich. Und er möchte, dass diese Dinge wirklich aus dem Einssein mit Jesus heraus zustande kommen. Aus dem Einssein. Such nicht in der Welt nach Methoden, die du kopieren kannst, sondern Jesus gibt es dir. Jesus persönlich gibt es dir. Such Jesus wie nie zuvor. Such ihn, such sein Herz. Verpasst die Veranstaltung hier nicht. Das ist wichtig, egal wie oft du schon jemals hier warst. Es zählt jede Veranstaltung. Komm, wenn es dir möglich ist. Komm, reise hierher. Komm, ja, in dieser Einheit. Und dann habe ich ein Pferd gesehen hier in der Mitte. Und die Pferde waren ohne Reiter, ja. Und ich habe hier ein Pferd gesehen, auch riesengroß. Und mir kommt es vor, dass Gott das nochmal bei und auch nochmal möchte, dass wir da bewusst nochmal eine Entscheidung treffen, uns nochmal bewusst auch auf dieses Pferd setzen, das er eigentlich schon in unser Herz gelegt hat. Und auch für die Gemeinde, dass wir da übereinstimmen, ja. Die Vision, die Gemeinde hat, ja, mit den vielen Personen, da gibt's viele Visionen, ja, auch im Gebet, was wir da bewegen, stimmt damit überein, ja. Genau. Und vielleicht kann man das. Amen. Amen. Halleluja. Bist du bereit, auf das Pferd aufzusteigen? Halleluja, ihr Reiter. Halleluja, das machen wir jetzt, Herr. Wir steigen auf dieses große Pferd alle zusammen. Halleluja. Und danke, Herr, dass du der Captain dieses Pferdes bist oder vielleicht das Pferd auch selber. Und Herr, danke, dass wir in Einheit wie ein Mann auf diesem Pferd sitzen und es alles, was du in unsere Herzen gelegt hast, Herr, zustande kommt, Herr. Die Vision, die wir als Glory Life haben und die Vision, die jeder Einzelne hat, Vater, wir danken dir, in Einheit kommt es zustande. Herr, dein Herz, dein Herzensanliegen für diese Zeit, Herr. Und wir danken dir wirklich für diese Einheit mit deinem Herzen, dass wir komplett eins sind. Herr, nicht trennbar von dir, sondern hundertprozentig eins mit deinem Herzen. Wir danken dir, dass aus dieser Einheit alles hervorkommt und jeder einzelne Plan von dir, Herr, ja, zustande kommt. Danke, dass deine Pläne unsere Pläne sind. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Freust du dich? Ist doch stark, ne? Amen. Und jetzt wollen wir weiter das Wort hören. Andreas fängt an und ich freue mich schon drauf. Gott ist gut, ja. Hier fange ich an. Mein ältester Sohn, wo der noch im Kindergarten war, kam er mal nach Hause und hat gesagt, Papa, Mama, ich habe mich mit dem André verfreundet. Der hat immer verfreundet gesagt, das fand mir so witzig damals, ja. Aber ich glaube, das hat irgendwas, ja, dieses Verfreunden, ja. Was hat das bedeutet? Er hat die ganze Zeit mit dem André verbracht, ja. André hinten, André vorne, André zu jeder Tages- und Nachtzeit, ja. Die haben alles zusammen gemacht, ne. Und für mich war das völlig neu, weil ich hatte in meiner Jugendkindheit, ich kannte sowas wie Freundschaft überhaupt nicht. Mein erster Freund war der Tobi. Wir waren dann irgendwann mal eine Zeit lang auch ein Herz und eine Seele. Wir haben mal sogar bei einer Konferenz im Ehebett zusammengeschlafen. Damals habe ich noch ziemlich heftig geschnarcht und war völlig. Ja, Freundschaft hat irgendwas, ja. Und wenn du guckst in der Bibel, ja, da wird viel über Freundschaft erzählt. Ja. Von Mose heißt es, er sprach mit Gott, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Ja. Und wenn du das dann hörst, das ist schon sehr außergewöhnlich, diese Freundschaft zwischen Mose und Gott. Ne? Pastor Georg hat es ja, glaube ich, am Wochenende gesagt, dass Mose hat ja auch, wo Gott sich entschlossen hatte, Israel auszulöschen, hat er gesagt, Herr, das kannst du nicht machen, ja. Und er gesagt, was soll die Welt sagen, ne? Glaube ich, so war es irgendwie. Ja, jetzt führst du sie aus Ägypten raus und dann bringst du sie alle um. Was sagen denn die Leute über dich, ja? Das war recht, was sagen die Nachbarn, ja? Kannst du doch nicht machen, ne? Irgendwie, ja. Jesus sagt, niemand hat mehr Liebe, als der sein Leben gibt für seine Freunde. Ja, und Freundschaft ist irgendwas ganz, ganz, ja, Feines irgendwie. Ja. Wir waren die Tage mal am Bodensee, die Silke und ich. Und ich habe zu ihr gesagt, Silke, ich will mich jetzt mit dir verfreunden. Wir sind zwar schon lange ein Ehepaar und ein Liebespaar, aber so Freundschaft, das ist nochmal was anderes irgendwie. Das, was bedeutet Freundschaft? Der eine steht für den anderen ein, ja. Der eine steht für den anderen ein. Das, die ganze Zeit ging es mir so durch den Kopf, du kannst mit deinem Freund Pferde stehlen, ja. Wir stehlen natürlich nicht, aber irgendwie trifft es das irgendwie ja ziemlich. Also, du gehst mit deinem Freund durch dick und dünn. Ne? Im Hohelied steht ganz oft: Mein Freund, meine Freundin, ja. Du bist ohne Makel, du bist meine Schöne, meine Freundin, ja. Und andersrum auch in beide Richtungen. Und ich glaube, Gott will irgendwie auch so eine neue Beziehung mit uns haben. Das habe ich so am Wochenende gedacht. Diese Freundschaftsbeziehung. Er ist unser Herr und er ist unser Gott und er ist unser Meister. Aber er ist auch unser Freund, ja. Ja, und auch wir untereinander sind Freunde, ja. Also Tobi war mein erster Freund. Irgendwie habe ich dann mit der Zeit gedacht, es gibt noch mehr Freunde. Irgendwann habe ich festgestellt, sogar meine Pastoren sind meine Freunde, ja. Das war so eine gute Erkenntnis einfach, ja. Wenn du es gar nicht weißt, was Freundschaft ist, ja, wenn du es nie kennengelernt hast und du merkst dann plötzlich, es gibt Leute, die einfach, obwohl sie dich kennen, für dich da sind, für dich einstehen, ja. Und so ist auch Gott immer wieder, wenn ich mit Gott rede oder so, ja, immer wieder ist diese Sache da, dieses ich stehe hundertprozentig zu dir, ja. Pastor Georg hat am Wochenende gesagt von diesem Fehlerausbügelengel, ich glaube, den habe ich auch, das müssen mehrere bei mir sein, ich brauche eine ganze Kompanie bei den ganzen Fehlern, die ich den ganzen Tag mache. Aber das ist, so ist Gott einfach, ja, er ist einfach hundertprozentig für dich, ja, und ich glaube, von unserer Seite sollte es auch irgendwann so diese Entscheidung geben, du bist nicht nur mein Retter, du bist nicht nur mein Herr, du bist nicht nur mein Meister, du bist mein Freund, ja, ich stehe hundertprozentig zu dir, ich stehe zu dir, Jesus, ich stehe zu dir, egal wie es aussieht, egal wie es ist, du bist mein Freund, ja, wir haben uns verfreundet und ich glaube, befreundet, ich bin froh, dass die Valerie nicht da ist, befreundet passt überhaupt nicht, ja, verfreundet ist so dieses, das sollte man wirklich in Duden aufnehmen, dieses Verschränktsein miteinander, ja, so dieses Verschränktsein, ne? Verfreundet, ja, und ich glaube, das will Gott mit uns allen machen, diese Verfreundung einfach, mir fällt einfach nichts Besseres rein, ja, und dass du verbringst deiner, wie mein Sohn damals, du verbringst deine ganze Zeit mit deinem Freund, ja, mit dem richtigen Freund. Er hat sich dann irgendwann auch falsche Freunde gesucht, die haben ihn vom Glauben weggeführt. Das ist eine andere Sache. Ne? Deswegen solltest du genau wissen, wen du zu deinem Freund machst, mit wem du dich verfreundest. Ja? Und Gott und Jesus ist wirklich die beste Adresse, da Freundschaft zu haben, mit ihm durch dick und dünn zu gehen, Pferde zu stehlen, ja, oder was auch immer. Ihr macht zusammen Sachen, ja, ihr macht die Welt unsicher, ihr geht durch dick und dünn, ja. Der eine ermutigt den anderen, ja, du kannst Gott auch ermutigen. Weißt du, ich habe festgestellt, wenn ich mit Gott so rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist, sage ich mal so, dann merke ich, dass er zuhört. Dann merke ich, dass er hört, weißt du, du hast am Anfang, wo ich Christ geworden bin, hast du so eine unnatürliche Redeweise. Kennst du das? Ja, du redest so ganz komisch mit Gott, ja. So würdest du mit keinem anderen Mensch reden, ja. Oder mit keiner anderen Person, sage ich mal. Du redest so ganz merkwürdig mit Gott, ja. Aber er ist dein Schöpfer, er kennt dich ja sowieso. Was willst du dann irgendwie irgendeine Show machen oder so? Gott kennt dich ja, du kannst mit ihm reden, so wie es ist. Du kannst ihm sagen, das sind meine Sorgen, das sind meine Probleme und das finde ich total gut an dir, das verstehe ich überhaupt nicht oder so. Ne? Red doch einfach so wie mit deinem besten Freund hier unter den Menschen, red einfach so mit Gott, ja, und versuch einfach, das möchte ich dich ermutigen heute Abend, versuche einfach eine Freundesbeziehung mit ihm einzugehen, ja. Ja, nicht nur auch, du bekehrst dich und dann willst du eigentlich nur gerettet sein und dann hast du, also sowas bei mir, dann hast du jahrelang irgendwelche Listen, was alles Gott noch erfüllen soll oder so. Aber so geht man nicht mit Freunden um, ja. Mit Freunden, das ist einfach, man verbringt Zeit miteinander. Einfach so, ja. Man hängt ab, ja. Man hängt rum oder man tut einfach Sachen zusammen, ja. Man tut Sachen zusammen, ja. Ja, Lobpreis oder du verbringst auch wenn du Zeit im Wort verbringst, das ist ja das sind ja die Liebesbriefe Gottes an dich, ja. Ja, vom Evangelium her gesehen, das ist ein totaler, einziger Liebesbrief an dich, ja. Und da kannst du drin, also welche Frau liest nicht gerne die Liebesbriefe ihres Mannes und umgekehrt auch, die Männer geben es vielleicht nicht so gern zu, aber die lesen die Liebesbriefe auch gern, ja. Ja. Wo Joshua und Jesse geheiratet haben, die waren ja nicht voneinander loszueisen. Die haben ja nur zusammen rumgehangen. Ja. Das ist so eine Beziehung, weißt du, solltest du mit Gott haben, wirklich. Mit deiner Frau natürlich auch, mit deinem Partner, aber mit Gott auch, ja. Und das ist irgendwie das Beste, was du haben kannst. Wirklich eine Beziehung mit Gott, die geht auch immer tiefer. Und so eine Freundschaft, die braucht auch Zeit, ja, das geht nicht von jetzt auf nachher, du musst den anderen auch erst kennenlernen, weißt du, du musst Gott kennenlernen und wie lernst du ihn kennen, indem du Zeit mit ihm verbringst, ja, indem du ihn viele Sachen fragst, ja, frag ihn Löcher im Bauch, ja, das ist gut, ja, das ist wirklich gut, immer wieder fragen, ja, warum ist das so und warum machst du das so oder wie hast du dir das gedacht, ja, und du lernst ihn mit der Zeit immer besser kennen und irgendwann ist es so, du bist dann wie ein Herz und eine Seele. Ich merke es immer mit meiner Frau. Wir denken oftmals das Gleiche. Ja, da braucht man gar nicht viel reden. Du denkst das Gleiche, fühlst das Gleiche, sagst das Gleiche. Und so ist es, glaube ich, auch irgendwann mit Gott, dass man dasselbe denkt wie er. Ja. Oder auch hier in unserer Gemeinde, weißt du, wir sollten wirklich Freundesbeziehungen haben untereinander. Nicht nur, ja, wir gehen in die Gemeinde und dann gehen wir den und den und den und der ist mir sympathisch und der weniger oder so. Das ist ja sowieso eine Sache. Freundschaft, die macht Gott, ja. Echte Freundschaft macht Gott, ja. Die kann nur Gott machen, ja. Aber wir sollten uns danach ausstrecken, wirklich auch untereinander Freundschaften zu haben. Amen. Freunde Gottes sein. Ich habe was ganz in eine ähnliche Richtung geht. Genau, ich hatte irgendwie heute so die Stelle aus Offenbarung 4,1. Da heißt es ja dann, nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete und sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und das ist ja so ziemlich am Anfang der Offenbarung und dann sieht Johannes ja diese ganzen Visionen und alles Mögliche. Und aber was ich interessant finde, ist, was Jesus zuerst sagt, ist, oder der Engel, der ihn da ruft, ist, zuerst sagt, hey, komm hier herauf. Weißt du, es ist nicht, viele sagen ja, oder wenn du im prophetischen Dienst hört man oft irgendwo, oder manchmal online im YouTube oder so, siehst du, hörst du von allen möglichen Prophezeiungen und von allem möglichen Zeug. Aber weißt du, was Jesus eigentlich zuerst will, ist, hey, komm erstmal zu mir. Erst dann, weißt du, ich meine, ich glaube, wenn du jemanden kennst, der dir alle möglichen prophetischen Worte erzählt, dann schau dir erstmal an, wie ist sein Gang mit dem Herrn. Weißt du, du hast es an der Konferenz bei Adam gesehen, bei all dem, was er auch alles an starken Worten gebracht hat. Du hast immer gesehen, er hat auch diese Gemeinschaft mit dem Herrn. Und weißt du, das ist so, dass Jesus sagt, hey, komm erstmal zu mir, komm erstmal in die Gemeinschaft mit mir. Und dann sagt er, dann will ich dir Dinge zeigen. Und was in der Bibel auch immer wieder kommt, ist, redet immer wieder von Geheimnissen, die er uns zeigt. Und ich habe mich immer gefragt, ja, warum sind es Geheimnisse, wenn es, ich meine, die Bibel, jeder kann sie sich runterladen, jeder hat die Bibel-App oder kann sie sich holen, wo ist denn das jetzt ein Geheimnis? Das ist wahrscheinlich das, was am meisten gelesen wurde, aber trotzdem irgendwie merkst du auch in der Welt, viele fangen damit gar nichts an, viele denken, ja, irgendwie, ich habe es gelesen, fange nichts damit an, also und aber trotzdem frage ich mich, ja, was sind denn dann die Geheimnisse, weil es ist ja nicht irgendwas im Text, der Text ist ja offen, also jeder kann es lesen und aber Gott will trotzdem, spricht Gott dem immer von Geheimnissen, die er uns zeigen möchte und er sagt auch zum Beispiel in Amos 3,7 heißt es dann, denn der Herr tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, enthüllt hat. Und das ist alter Bund, da spricht es von den Propheten, hat Gott ja wirklich nur zu Propheten gesprochen, aber ich glaube auch im Neuen Bund ist es einfach wirklich, sind es die Söhne, zu denen er spricht, denen er die Dinge zeigt, wo er sagt, hey, ich mache nichts, es sei denn, ich zeige es dir. Und das sind einfach, dass er uns wirklich diese Dinge zeigt. Weißt du, du kannst auch wissen, okay, wenn du jetzt fragst, okay, wie soll das alles weitergehen? Muss ich jetzt irgendwie mich einbunkern oder was? Oder muss ich, wie bereite ich mich für den Winter vor? Oder so, du weißt, hey, wenn es irgendwas ist, was du tun musst oder was du machen musst, dann wird der es dir zeigen. Weißt du, es wird nicht irgendwie das Riesenunheil kommen, ohne dass Gott dich entsprechend vorbereitet und es dir zeigt. Genau. Und, genau, und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir einfach diese Geheimnisse auch enthüllen. Weißt du, es ist, Gott möchte die uns zeigen, aber es braucht von uns, dass wir das enthüllen wollen. Und enthüllen tun wir es, wenn wir ihn kennenlernen, wenn wir wirklich auch Intimität mit ihm haben und ihn wirklich auch tiefer kennenlernen. Ich habe es jetzt auch, bin ja jetzt auch seit ein paar Monaten verheiratet und ich habe es auch so gemerkt, wenn du halt irgendwie dich so kennst und wir hatten auch vorher noch viel telefoniert und uns dann auch getroffen, aber wenn du dann mal zusammenlebst, da lernst du dann halt schon noch mal ein paar Sachen, die dir vorher nicht so bewusst waren. Aber eher, natürlich, ja. Oder da kommt man, aber weißt du, und so ist es auch bei Gott. Weißt du, ich meine, wenn du die Bibel kannst du vorwärts und rückwärts lesen und ich glaube, ein Theologe kann dir da vielleicht einen Haufen über erzählen, kann dir das aus dem Griechischen herleiten, kann dir die ganzen Bedeutungen aufschließen. Aber weißt du, wenn du ihn nicht kennst, wenn du nicht Gemeinschaft mit Gott hast, wenn du nicht wirklich mit ihm zusammenlebst, wenn er nicht wirklich Teil deines Lebens ist, dann hast du das ganze Wissen, aber es bringt dir nichts. Es ist irgendwie nicht lebendig, weißt du, da ist nichts da. Und dann sind so simple Sachen, wo jemand, der vielleicht eigentlich gar nicht so viel die Bibel gelesen hat, aber Jesus erlebt hat, auf einmal weiß, weil er ihn kennt, weil er mit ihm lebt. Und der Theologe, der die Bibel auswendig kennt, der sagt, wovon redet er da? Und dann hatte ich auch die Stelle, die hat Adam bei der Konferenz, glaube ich, auch gepredigt, von Markus 4,11 und 12. Da geht es darum, dass die Jünger fragen Jesus nach den Gleichnissen, die er erzählt und fragen ihn, glaube ich, auch so ein Stück weit, warum redest du überhaupt in Gleichnissen, was ist das alles? Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, jenen aber, die da draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie sehen und nicht wahrnehmen und hören und nicht verstehen, damit sie nicht etwa sich bekehren und ihnen vergeben wird. Und irgendwie fand ich den, also die Vers 12 fand ich dann irgendwie ein bisschen merkwürdig, so warum so will Jesus, dass sie sehen und doch nicht sehen und wahrnehmen und doch nicht oder nicht verstehen und dass ihnen nicht vergeben wird. Und Jesus will schon, dass jeder versteht, dass jeder das Evangelium versteht und annehmen kann, aber ich glaube, wovon Jesus da spricht, ist, wenn er ihnen einfach, weißt du, diese Formel hinsieht, okay, du musst A, B, C, D, D, E, F diese Prinzipien einhalten, dies, das und das tun, das ist dann nicht der Schlüssel, weißt du, du musst die Beziehung mit ihm haben. Du kannst das Wort, du kannst Gott, du kannst das, was er sagt, nur verstehen, wenn du mit ihm lebst, wenn du mit ihm Beziehung hast, wenn du mit ihm intim geworden bist. Und was wir Menschen ja immer machen wollen, wir wollen ja immer unsere Formel, unseren Plan und sagen, okay, wenn ich das und das und das befolge und das mache, wie halt der reiche Jüngling, der halt gesagt hat, ja, was muss ich noch machen, was damit ich es endlich geschafft habe. Und es gibt all diese Geheimnisse, es gibt all die Prinzipien, die Gott gesetzt hat, die, wenn du sie befolgst, dann im Finanzen zu Wohlstand kommen kannst und all die Dinge. Das gibt's alles und das gilt auch alles. Aber weißt du, wenn du nicht den eigentlichen Schlüssel hast, der Jesus hat, dann ist das alles nichts wert. Und ich glaube, deswegen sagt Jesus das so, dass er sagt, hey, ich erzähle das denen in Gleichnissen, dass sie sich, weil was Jesus will, ist, dass sie sich quasi auf die Suche begeben, das zu enthüllen, so sich beim Gleichnis vom barmherzigen Samariter fragen, ja, was heißt denn das überhaupt? Was will er mir damit sagen? Und sich auf die Suche begeben und dann kann er es ihnen entschlüsseln und dann verstehen sie, was gemeint ist. Und das ist auch, glaube ich, wie es Adam auch gepredigt hat, das ist doch Grund, warum Gott uns Träume gibt. Weißt du, er könnte ja auch sagen, ja, hey, du, so und so und so wird es passieren. Aber nee, er macht es in Träumen, er macht es in Bildern, die er uns dann entschlüsseln kann. Weil ich glaube auch in diesem es zu entschlüsseln, da liegt auch ein Stück weit das Geheimnis oder das liegt auch ein bisschen drin. Also wenn es dir einfach so klar im Klartext geben würde, würdest du es, glaube ich, gar nicht so aufnehmen können, würdest du es gar nicht so nehmen können. Und es heißt auch in Korinther spricht Paulus auch davon und er sagt dann, wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Also, weißt du, diese Weisheit, das ist nicht irgendwie von der Welt, das ist nicht keine weltliche Weisheit, das ist nicht von irgendeinem weisen Philosophen oder so, sondern es ist wirklich göttliche Weisheit, die schon immer da ist. Weißt du, alles, was die Welt sagt, das wird alles irgendwo vergehen. Das ist vielleicht jetzt mal schlau, morgen ist es schon nicht mehr die richtige Sache und so. Und es ist auch, es ist nicht das Echte. Aber das, was Gott hat, wo Paulus selber sagt, das für die Welt ist das Torheit, aber das ist die ewige Weisheit. Und weißt du, das ist wie so ein Geheimnis und das musst du entschlüsseln. Da musst du einfach auch, man kennt es ja vielleicht aus diesen Film, so Rätselfilm oder wo sie dann irgend auf einer Schatzsuche sind und irgendwelche Rätsel entschlüsseln müssen, da ist dann auch immer so dieses, dadurch, dass er das Rätsel gelöst hat, zeigt er sich würdig, diesen Schatz zu empfangen und so. Und ich glaube, du musst dir bei Gott nichts verdienen, aber ich glaube, um gewisse Dinge tragen zu können, musst du einfach diesen Weg gehen, das zu entschlüsseln, weil ich glaube, manche Geheimnisse oder manche Dinge, die Gott dir anvertrauen will, würden dich halt zerstören, wenn du das nicht tragen könntest. Weil ich meine, zum Beispiel, weil du siehst es ja auch oft, wenn Leute irgendeine Offenbarung bekommen haben oder auch in Diensten von Leuten, wo der Dienst dann irgendwann nicht mehr so gut war. Und meistens war es dann so, die haben irgendeine tolle Offenbarung bekommen und es war stark und es war gut. Und dann haben sie gesagt, okay, ich tue das jetzt in ein Fundament und jetzt machen wir das alles so und so und so. Und irgendwann war halt Jesus nicht mehr mit drin. Und genau das ist es, dass wenn du das, was du vom Herrn empfängst, was du an Offenbarung hast, nicht in dem Kontext weißt, dass du weißt, hey, es geht aber trotzdem immer um Jesus. Es geht trotzdem darum, dass ich die Gemeinschaft mit ihm habe und dass ich ihn suche und weiter mit ihm gehe, dann kannst du das nicht tragen. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich da auch auf den Weg machst, das zu entschlüsseln und diese Geheimnisse wirklich aufzudecken. Und das, weißt du, es gibt, glaube ich, auch Dinge, die Gott nur dir aufzeigen will, die vielleicht keiner entschlüsseln kann, die keiner offenbaren werden kann, aber nur dir. Das ist interessant, gibt im Verschlüsselungstechnik gibt es so eine Art zu verschlüsseln, wo du zwei Arten von Schlüssel hast. Der eine ist öffentlich, der andere privat. Und den privaten hast dann nur du. Und den öffentlichen, den gibst du dann an andere aus. Und die können mit dem Schlüssel, den du ihnen gibst, der ist nicht dein anderer, das ist ein unterschiedlicher, und mit dem können sie eine Nachricht dir verschlüsselt zukommen lassen. Und das Interessante ist, mit dem öffentlichen Schlüssel kann man die nicht auflösen, sondern nur du mit deinem privaten Schlüssel kannst die auflösen. Und weißt du, so ist es, glaube ich, auch beim Wort Gottes zum Teil. Weißt du, das Wort Gottes, jeder kann es lesen, jeder kann es sich anschauen, jeder kann es studieren. Die Bibel ist überall eigentlich verfügbar. Aber weißt du, aber dein Geist kann es nur wirklich dir aufschließen und wirklich dir aufschließen, was du daraus nehmen kannst. Weißt du, hast bestimmt mal gesehen, du kannst eine Bibelstelle, zwei Söhnen Gottes geben und die kriegen unterschiedliche Botschaften, die für sie gerade relevant sind. Und so ist es wirklich, dass Gott das Wort, obwohl es eigentlich offen ist, eigentlich verschlüsselt hat und mit dem Geist, der in dir lebendig ist, kannst du es aufschließen. Genau. Amen. Ja. Wo der Josua gerade gesprochen hat, wirklich Geheimnisse zu lüften. Irgendwie hat es mich daran erinnert, an Josuas Junggesellenabschied. Da war ich dabei. Und da waren wir in einem Escape Room. Und im Escape Room musst du Rätsel lösen, damit du wieder rauskommst. Und das Interessante aber, oder das, worum es ja dann eigentlich dann auch geht, du musst wirklich zusammen finden. Also du, da kann nicht ein Einzelner kann nicht das Rätsel lösen, sondern müssen alle zusammenarbeiten, ja, um wirklich das Rätsel zu lösen und quasi in dem Fall aus diesem Raum rauszukommen. Ja. Wir haben da eine Wahnsinnsmission erfüllt, ja, und haben erfolgreich, ja, das Ganze beendet. Aber ich glaube, was mir so kam und worauf ich raus will, ist, dass wirklich Gott geht's wirklich um diese Gemeinschaft. Gott geht's um diese Familie. Gott geht's um Familie. Und zwar Familie, in der jeder Einzelne wirklich seinen Platz hat, seinen Platz findet. Ja? Damit wirklich diese Familie nachher zusammenwirken kann. Ja? Dass wirklich jeder Einzelne seinen Platz findet im Leib Christi, ja? Und diese Familie als solches wirklich erstarkt. Ja? Weil wenn jeder Einzelne stark ist, ja, einer schlägt 1.000, zwei schlagen 10.000, ja, so viel wie hier sitzen, so schnell kann ich jetzt gar nicht rechnen. Ja? Aber dass wir wirklich als Familie Gottes wirklich zusammenstehen. Jeder an seinem Platz. Ja? Und so wird wirklich dieser Leib und diese Armee gebaut. Ja? In 1. Korinther steht es 1. Korinther 12, 27, ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Ja? Jeder einzelne von uns ist Teil dieses Leibes. Ja? Und wenn einer fehlt, dann fehlt ein Teil dieses Leibes. Ja? Also, weißt du, vielleicht hast du manchmal irgendwie so eine abstrakte Vorstellung irgendwie vom Leib Christi, wo du denkst, ja, irgendwie, das ist halt der Leib Christi und ich bin halt irgendwo so außen oder so. Ja? Nein, wir sind alle Teil des Leibes. Ja? Wenn wir Jesus angenommen haben, wenn wir von Neuem geboren wurden, dann sind wir Teil dieses Leibes. Und jeder hat wirklich einen bestimmten Teil. Ja? Ich meine, wenn du deinen Körper betrachtest, weißt du, unten die Zehen, die haben eine wichtige Funktion, um dir Gleichgewicht zu geben. Ja, um wirklich, ja, weißt du, und mit den Fingern, weißt du, ohne Finger, das ist schwierig im Alltag, sehr schwierig. Ja. Ohne Ohren, auch schwierig. Also, ja, weißt du, diesen Leib als Ganzen betrachtet, der wirklich, und wo jeder seine Funktion hat, weißt du, und jede Funktion ist wichtig. Jede Funktion ist wichtig, es kommt wirklich auf jeden an. Ja, auf jeden kommt es an. Deswegen ist wichtig, dass wir, ja, jeder Einzelne einfach in seine Berufung reinkommt und wir als Leib Christi wirklich immer mehr zusammenwachsen und zusammenstehen, zusammenfinden. Ja, und ich glaube, dass Gott da wirklich was tut in dieser Zeit. Weißt du, wenn die Herausforderungen der Welt nehmen zu und gleichzeitig ist Gott wirklich dabei, seinen Leib und seine Armee aufzurichten, die wirklich stehen, ja, die wirklich stehen, ja. Gemeinsam sind wir stark, ja. Wenn der Einzelne vielleicht mal irgendwo eine Anfechtung hat, ja, weißt du, dann sind wir trotzdem gemeinsam stark, ja. Dann sind wir gemeinsam stark, weil wir stehen zusammen und einer steht für den anderen ein, ja. Das bedeutet auch Leib Christi zu sein, ja, damit wirklich nicht jeder irgendwie allein auf weitem Feld irgendwie sein Ding jetzt irgendwie durchkämpfen muss, sondern dass wir wirklich gemeinsam stehen, ja, es ist wirklich, ja, eine geistliche Sache, weißt du, wir stehen gemeinsam, ja, und jeder Einzelne von uns hat wieder Autorität über seine Bereiche, ja, und wenn du irgendwo eine Leitungsfunktion hast, weißt du, dann stehst du geistlich wieder für andere. Ja, du kannst wirklich in geistlicher Autorität wirklich für andere einstehen. Ja, du kannst einfach, weißt du, sei es durch dein Gebet, wo wirklich Leute unter deinem Schutz quasi stehen, ja, oder ja, wo du Leute einfach ja in Gesprächen ermutigst und so weiter führst, ja, weißt du, so stehen wir einfach zusammen, ja. Und ich glaube, dass Gott das unendlich wichtig ist, Familie, ja, dass wirklich Familie, mir kam das einfach so, nachdem ich am Sonntag da auch über Familie gesprochen habe, dass wir Familie sind, ja, weißt du, wenn wir uns hier treffen, ja, weißt du, und du sagst, ja, ich gehe in die Gemeinde oder ich gehe in die Kirche, ja, weißt du, wir sind die Kirche, ja, weißt du, jeder Einzelne von uns ist die Gemeinde. Weißt du, wer sollten die Gemeinde sein? Weißt du, nur unsere Pastoren? Nee. Weißt du, wir sind Gemeinde. Wir sind Gemeinde und jeder von euch ist ein Teil davon. Jeder von euch ist ein Teil davon. Ja? Also, weißt du, gib dich da einfach auch rein. Weißt du, vielleicht will ich dich auch ein bisschen herausfordern damit. Weißt du, dass du dich als Teil dessen siehst. Ja? Nicht so, ja, ich komme daher, weil da kriege ich halt gute Lehre und da werde ich aufgebaut und da, ja. Das, natürlich machen wir das, ja, aber sei ein Teil davon. Weißt du, wir sind der Leib Christi, wir sind die Gemeinde, ja, und gemeinsam sind wir stark. Das ist so, weißt du, und wir wachsen zusammen, ja. Wir wachsen zusammen, Gott zieht uns wirklich zusammen. Ja. Er hat einfach die Fäden in der Hand, wie er einfach auch Konstellationen zusammensetzt, wie er Leute zusammenbringt. Ja. Weißt du, das macht er alles. Da können wir ihm vertrauen, auch, dass er das richtig macht. Ja. Da können wir ihm vertrauen. Ja. Und so zieht er einfach Leute zusammen. Ja. Und dann hast du einfach so eine Konzentration wirklich von Erweckung. Söhnen und Töchtern, die wirklich stehen, ja, die füreinander einstehen, die für Jesus brennen, ja, weißt du, die wirklich das Evangelium verkündigen, die rausgehen auch in die Welt wirklich und die gute Botschaft weitergeben, ja, weißt du, das machen wir alles als Leib Christi, ja, du kannst es nicht, weißt du, ein kleiner Finger kann nicht sich alleine auf die Reise machen und irgendwo evangelisieren gehen. Das ist echt schwierig, ja, ja, aber wir als Leib können das tun, ja, und wir stützen uns gegenseitig, wir gehen gemeinsam, weißt du, und wir funktionieren wirklich zusammen und jeder an seinem Platz, wo er ist und jeder wirklich mit dem, was Gott ihm gegeben hat. Amen. Amen. Amen. Halleluja, wunderbar. Ja, Irina hat vorhin Erweckung ausgerufen. Erweckung, wer freut sich, dass Erweckung kommt? Halleluja, wuhu. Und wir haben am Wochenende gehört, Erweckung ist auch schon da. Halleluja. Ja, und es ist, wie es der Tobi schon gesagt hat, wir sind alle gefordert. Wir sind das Team, habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar ist es ja wie bei einem Fußballspiel. Es sind 11 Leute auf dem Platz, einer steht an der Seite und auf die 11 Leute kommt es einfach an. Und die 11 Leute, die sind alle in verschiedenen Positionen. Die sind im Tor, sind in der Abwehr, sind in der Verteidigung, sind im Sturm. Und der Trainer steht draußen, feuert sie an. Und jeder hat seinen Platz und alles ist geplant und wer wohl wann sein muss. Und genauso sind wir. Die Frage ist nur, wer ist auf dem Platz und wer steht neben dem Platz? Weil nämlich der Pastor Georg steht bei uns neben dem Platz. Und der feuert uns an und der trainiert uns und sagt, hey, los geht's, Leute, vorwärts, Tor schießen, weiter. Und wir sind alle auf unseren Plätzen und wir sind die auf dem Feld, wir sind die Feldspieler, auf uns kommt's an. Und früher dachte ich immer so, ja, der Pastor Georg, der macht es so gut. Der macht es immer so gut mit den Kranken und der hat immer diese Worte der Kenntnisse und so. Und der macht es so toll, da braucht's mich eigentlich gar nicht. Ah, das ist eigentlich Quatsch, weil wir sind gefragt, jeder, der hier sitzt, jeder ist hier gefragt, jeder Einzelne. Und ihr könnt an euren Wohnorten, euren Nachbarn, von Jesus erzählen. Ihr könnt an euren Arbeitsplätzen von Jesus erzählen. Ihr könnt der Frau in der Kasse beim Edeka von Jesus erzählen. Und der Pastor Georg wird die wahrscheinlich nie in seinem Leben einmal treffen. Der kann da gar nicht hin. Da sind wir gefragt. Und es ist einfach so, ja, einfach so krass. Und auch mit dieser Freundschaft mit Jesus. Wir machen ja mit unseren Freunden auch das, was unsere Freunde gern machen wollen, oder? Genau. Und was hat eigentlich Jesus viel gemacht, als er auf der Erde war? Er ist einfach rumgegangen, hat die Kranken geheilt. Genau, er heilte sie alle. Und ich glaube, das war einfach sein liebstes Hobby, weil das hat er eigentlich ständig gemacht. Und deswegen würde ich sagen, dass ich will euch da einfach ermuntern oder ja, zusprechen, geht mit eurem Freund raus und betet für Kranke. Stellt ihnen euren Freund vor. Und ich habe das einfach erlebt, weil der Pastor Gick hat vor 2 Wochen davon gesprochen, vom Frankreich-Urlaub, wo er gesagt hat, Herr, ich möchte bitte die Gelegenheit haben, wirklich Menschen von dir zu erzählen und einfach das weitergeben, was ich im Herzen habe. Und als wir heimgefahren sind, dachte ich mir, okay, Herr, ich möchte es jetzt auch die Woche haben. Und ich hatte so viele Möglichkeiten einfach. Am Sonntag allein hatte ich eine WhatsApp. Ich habe im Sommer mal für einen Foodtruck-Besitzer gebetet, der Schmerzen im Ellenbogen hatte. Und Jesus hat ihn geheilt und auch seinen Rücken parallel. Und er hat mir eine WhatsApp geschrieben, so, meine Schulter tut jetzt auch weh. Und ich denke mir so, ja, okay. Dachte mir, ja, wie mache ich das jetzt? Ich habe noch nie gehört, dass jemand über eine WhatsApp-Sprachnachricht kalt worden ist. Und dachte mir, okay, probieren wir es aus. Da habe ich eine WhatsApp-Sprachnachricht aufgenommen und gesagt, ja, okay, leg deine Hand auf die Schulter, in Jesu Namen, Schulter sei geheilt. Komm zurück. Hat geklappt, danke, Amen. Halleluja. Also, probier auch mal was du noch nicht gehört hast, dass es funktioniert. Ja, und dann am Montag einfach kam eine Kollegin zu mir und ich habe das erzählt. Hey, ich habe für jemanden gebetet und der ist gesund geworden. Und sie so, ja, dann bete für meine Augen auch, ich habe da so Entzündungen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bete ich für dich. Und hat sie gemeint, ja, sie schaut jetzt einfach, ob es besser wird. Und geh da einfach voran, erzähl das, was wir heute schon gehört haben, erzähl das weiter, was du erlebt hast, erzähl du, was du gehört hast, was du in deinem Herzen hast. Und sei einfach normal zu den Menschen. Sei eine normale Beziehung, wie es der Adam erklärt hat. Trink mit ihm Kaffee, red mit ihm normal und sei einfach nicht komisch. Und dann entstehen auch vertrauensvolle Beziehungen, wo die Menschen auch dir vertrauen, wo sie dir auch mal sagen, hey, mir geht's nicht so gut oder hey, mir tut's da weh. Und dann kann man immer sagen, okay, pass auf, ich bete für dich. Oder auch eine andere Kollegin morgens kam zu mir und ich so, und, alles klar, ach ja, nee, irgendwie nachts trocknen ihr die Augen aus und dann klebt das Augenlid am Auge und wenn sie es aufmacht, reißt sie dann immer so ein Stück Hornhaut weg. Habe ich auch noch nie gehört. Und dann habe ich gesagt, ja, und jetzt? Ja, jetzt sieht sie verschwommen. Und er hat gesagt, ja, soll ich für dich beten? Jesus möchte begegnen. Ja, okay. Dann habe ich gebetet. Die so, es ist gleich viel besser geworden. Und ich so, ja, schau, Jesus liebt dich. Und er hat es jetzt für dich gemacht. Und dann hat sie noch gesagt, ja, meine Mama glaubt auch an Jesus. Und wir haben uns vorher schon ein bisschen drüber unterhalten. Ja, letzte Woche habe ich schon zu Jesus gebetet und hat gesagt, dass ich es mit ihm versuchen will. Und dann hat er gesagt, schau, und das ist deine Bestätigung, dass er dich wirklich liebt. Deswegen möchte ich euch wirklich ermuntern, geht einfach mal die nächsten Tage raus, sagt, Herr, bitte gib mir Gelegenheiten, gib mir Situationen, wo ich ja, für Kranke beten kann, dein Wort weitergeben kann, deine Liebe ausdrücken kann und die Gelegenheiten werden kommen. Und das Gute ist ja, ich kann es nicht, der Pastor Georg kann es nicht, aber unser Freund kann es. Wenn wir Jesus dabei haben, dann heilt er die Kranken. Das heißt, ihr müsst doch gar keinen Stress machen, dass ihr heute irgendwie nicht heilig seid oder dass ihr heute irgendwie nicht gut drauf seid oder keine 3 Stunden Lobpreis gemacht habt. Es kommt nicht auf euch an. Es kommt auf Jesus an. Und Jesus ist dabei, Jesus in dir und Jesus heilt die Kranken. Amen. Amen. Ja, merkt ihr was? Der Leib muss komplett sein. Der Leib muss komplett sein. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Weißt du, und ich sage dir Schluss mit dieser blöden Minderwertigkeit. Ich werde nicht gebraucht. Und jetzt schieße ich einen Pfeil ab. Manchmal ist es auch Faulheit. Ja, weißt du, wir müssen ehrlich mit uns sein. Weißt du, ich kenne das auch von mir. Also ich schließe mich da nicht aus. Der Pfeil ging jetzt auch an mich. Ne? Aber es ist manchmal so, manchmal verstecken wir uns hinter Ausrede und weißt du, jetzt ist nicht mehr die Zeit, wo wir uns hinter Ausrede verstecken können, sondern du bist wichtig, du wirst gebraucht. Ohne dich geht's nicht. Weißt du, der Leib ist nicht vollständig ohne dich. Ohne dich erfahren so viele Menschen nicht das Evangelium. Ohne dich kommen sie nie zu Jesus. Weißt du, nicht immer dieses nur ich bewirke so wenig. Weißt du, es passiert viel mehr, wie du dir denken kannst, wenn du ein Wort sprichst zu den Menschen, wenn du nett bist, freundlich bist zu ihnen, ihnen hilfst, sie auferbaust, sie ermutigst. Weißt du, du bist so wichtig. Und weißt du, ich spüre da einfach so Dringlichkeit. So Dringlichkeit. Weißt du, wir sind nicht nur Hörer des Wortes, sondern wir sind Täter des Wortes. Du bist ein Täter. Du tust was. Du bist aktiv. Du bist kein passiver Stuhlwärmer. Und du betest auch nicht hier nur in der Gemeinde für deine Geschwister, sondern raus. Weißt du, das Evangelium muss raus. Es muss raus in die Welt. Die Liebe muss raus. Die Menschen müssen die echte Liebe kennenlernen. Die Menschen müssen Jesus kennenlernen. Sie müssen sein Erbarmen kennenlernen. Sie müssen seine Barmherzigkeit kennenlernen. Und ich hatte, gestern sind wir spazieren gegangen und da hatte ich so ein wunderbares Bild gesehen. Da war eine Schafherde und da waren Ziegen dabei und 3 Kühe. Und die ganze Herde war auf einer Wiese und plötzlich waren ein paar, die sind auf die andere Seite über den Weg gegangen. Und, aber die gehen nie alleine, die Schafe und die Ziege, die sind immer im Pulk. Und dann sind sie auf die andere Seite gegangen, haben an die Blätter geknabbert und auf dem Gras geknabbert. Dann sind ein paar hochgegangen. Und irgendwann hat sich die Herde so ein bisschen verstreut und der Schäfer stand da auf seinen Stab gelehnt und hat so alles beobachtet und plötzlich ertönt ein Pfiff. Also ich kann nicht pfeifen, aber auf jeden Fall war es ein starker Pfiff. Und plötzlich, sowas habe ich noch nie gesehen, plötzlich kamen alle Schafe angerannt, die Schafe, die Ziege und die Kühe. Die Kühe, sogar die Kühe sind hergaloppiert. Und dann gab es nochmal einen Pfiff, weil es noch ein paar Verträumte gab. Aber die sind wirklich alle angaloppiert. Und es war so ein wunderschönes Bild. Der Schäfer ging dann vor. Und dann haben sich die Schafe, die Ziege und die Kühe hinter dem Hirte versammelt. Da ist keiner vor dem Hirte vorbeigesprungen. Da hat keiner gedrängelt, sondern der Hirte mit seinem Hirtenstab war vorne und dann sind sie einfach an einen anderen Weideplatz gegangen und der Schäfer ist praktisch, der Hirte ist vorne draus gegangen und die ganze Herde ging hinter drei. Richtig, also es war so ein wunderbares Bild für Jesus und seine Schäfler, ja, für uns. Wir sind die Schafe und wir sind die Schafe, die Gottes Stimme hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Und es ist so ein wunderbares Bild. Weißt du, wir folgen Jesus. Und zwar nicht nur einzeln, sondern gemeinsam als Leib. Und dann als Familie. Weißt du, es gibt doch nichts Schöneres. Wir könnten ja auch so nebeneinander herlaufen und jeder ist so voller Konkurrenz. Oder gegen der andere, ja, dann wär's so nebeneinander herlaufen. Jeder müsste immer gucken, dass er mehr giltet wie der andere und müsste der andere rausboxen, ja. Aber wir sind eine Liebesfamilie, eine Liebeseinheit und wir gehen gemeinsam vorwärts. Und wir folgen Jesus nach. Wir folgen unserem Herrn nach, der unseren Freund ist. Das hat mich so begeistert mit dem verfreundet. Weißt du, wir haben eine Liebesbeziehung zu Jesus. Wir haben eine Liebesbeziehung untereinander. Und es ist einfach so, hier in dieser Welt gibt es auch sichtbare Hirte. Und wir sind hier in dieser Gemeinde und unsere Hirte ist Pastor Georg und Pastorin Irina. Und die gehen uns mit ihrem Hirtenstab, gehen sie voran und mir folgt ihnen einfach nach. In Einheit, in Liebe. Und wenn der Hirte spricht, dann höre mir. Wenn der Hirte sagt, halt, dann halte mir. Und wenn der Hirte sagt, jetzt geht's weiter, dann gehen wir weiter. Weißt du, es ist die Einheit, die uns stark macht. Einheit macht uns stark. Einheit. Nicht nebeneinander her, nicht getrennt voneinander, sondern Einheit. Einheit macht uns stark. Und die Einheit ist nicht aus dem Fleisch, sondern im Geist. Und die Einheit kommt hervor durch die Liebe, durch die Glaube wirksame Liebe, die in unserem Herzen ausgegossen ist. Und dadurch kommt diese Einheit hervor. Weißt du, und da ist so eine Liebe, die wir zueinander und füreinander haben. Wir können vergeben, wir können verzeihen, wir können mit Anstößen umgehen. Weißt du, es ist so stark, lieben zu dürfen. Lieben zu dürfen, gemeinsam in einer Liebesfamilie zu sein, füreinander einzustehen, miteinander zu gehen. Es gibt nichts Schöneres. Weißt du, und gleichzeitig gibt dir Liebe Autorität. Liebe lässt dich klar sehen. Du bist kein Schwachmat, wenn du liebst. Du bist auch kein Schwacher, wenn du verzeihst und vergibst. Und vielleicht auch mal vergibst, wenn dir Unrecht getan wurde und der andere gar nicht recht hat. Aber weißt du, uns fällt kein Zacken aus unserer Krone. Weißt du, das ist Demut. In der Liebe ist auch diese Demut enthalten. Diese wunderbare, köstliche Frucht der Demut. Weißt du, und so wollen wir vorwärts gehen, dieser Zeit, wo draußen alles drunter und drüber geht. Weißt du, wir finden auch aneinander Halt. Wir finden aneinander Auferbauung. Ermutigt. Und einer spornt der andere an. Und ich möchte wirklich euch sagen, steht auf, geht hinaus in die Welt. Geht hinaus, haltet nimmer zurück, sprecht das Evangelium, bringt die gute Nachricht. Da ist so Hunger in der Welt, so Angst in der Welt, so Verwirrung in der Welt. Und wir können es nicht zulassen, dass diese dämonischen Geister immer mehr Überhand gewinnen, dass Gender Überhand gewinnt, all diese Dinge, wo damit einhergehen, dass die Kinder kaputt gemacht werden, weil sie nicht mehr wissen, wo sie hingehören, ob sie Männlein oder Weiblein sind, dass Familie kaputt gemacht werden, dass Männer kaputt gemacht werden. Weißt du, der Feind will nicht mehr, dass ein Mann ist. Aber es braucht Männer, es braucht starke Männer, die mit Christus vorwärts gehen, die feurig sind für ihn. Leiter, weißt du, Leiter. Wir brauchen Leiter, männliche, weibliche Leiter, Frauen und Männer, die brennen für Jesus. Egal, ob du eine Frau bist oder ein Mann, du kannst als Mann brennen für Jesus und als Frau brennen für Jesus. Und es macht dich glücklich. Weißt du, er erfüllt dich. Er hat eine Aufgabe für dich. Und er bittet dich heute Abend wirklich, bleib nicht mehr sitzen, hör nicht mehr nur zu, sondern steh auf, steh auf, steh auf. Du bist gebraucht, du bist wichtig, du bist wertvoll, du bist kostbar und du hast alles bekommen, was du brauchst. Und wenn du gehst, weißt du, du hast Gaben bekommen, kostbare Gaben, lass sie nicht schlummern, lass sie nicht verkommen. Und wenn du gehst, weißt du, du beginnst und es kommt immer mehr und immer mehr kommt es hervor. Immer mehr kommt es hervor. Und du stehst immer fester dann, wirst immer sicherer in diesen Gaben, die Gott dir gegeben hat. Und er gibt dir noch mehr dazu. Deswegen denk nicht gering von dir. Denk nicht mehr gering von dir. Du bist wertvoll und kostbar, mächtig und stark. Du bist ein König der Könige unter deinem Gott. Oh, du bist so wunderbar, so wertvoll, so kostbar. Steh auf, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit. Amen. Wow. Wow. Halleluja. Während ihr so gedonnert wird. Kommt mir immer, schon die ganze Zeit, schon seit einigen Minuten höre ich immer diesen Satz in meinem Geist. Es ist ja so auf Schiffen so üblich, ja, wenn auf Schiffen gibt es ja Matrosen, gibt es verschiedene Leute, die verschiedene Jobs machen. Und wenn dann das Schiff so Also normalerweise ist es so, es gibt immer auch Zeiten, wo die einen Matrosen dann ausruhen, die sind dann in ihren Kajüten, die anderen übernehmen, der Steuermann wird abgelöst und so weiter. Also es gibt immer wieder so Phasen, es gibt immer wieder einige, die sind sozusagen in Ruhe und die anderen, sie sind halt gerade eben auf Deck und sind tätig. Und dann gibt es aber Situationen in der Seefahrt sozusagen, ja, wo dann der Ruf erschallt auf Deck, wo dann runtergerufen wird in die Kajüten und gesagt wird, alle Mann an Deck! Amen, kennst du das? Alle Mann an Deck! Jetzt ist die Zeit, meistens ist es eine Zeit, wo es irgendwie stürmt dann. Ja. Also jedenfalls halt, wo irgendwie Not am Mann ist. Und ich glaube wirklich, dass das so eine Zeit ist, in der wir jetzt leben. Weißt du, es kommt jetzt darauf an, dass alle Mann an Deck sind. Und das heißt schlichtweg, ich meine, ich fasse nur zusammen, was gesagt worden ist. Es heißt schlichtweg, dass jeder Einzelne seinen Platz einnimmt. Und beim einen ist es ein Platz, der mehr, ich sag mal, stärker evangelistisch orientiert ist. Beim anderen ist es ein Platz, der wirklich prophetisch im Gebet eingenommen wird, um Dinge zu bewegen im Geist. Aber egal, wo dein Platz ist, ja, Predigt oder eben, du sagst vielleicht, ja, ich bin nur der kleine Finger, aber eben, vorher haben wir gehört, nur mit dem kleinen Finger kann man nicht evangelisieren. Aber selbst ohne den kleinen Finger ist schon etwas, fehlt schon etwas. Und du hast schon, selbst wenn alles andere da ist, aber der kleine Finger fehlt, dann hast du schon eine gewisse Einschränkung einfach in deiner Hand. Ja? Und ich glaube einfach wirklich, von Gott her ist diese Zeit, wo sich der Leib Christi nicht mehr leisten kann, irgendwie nur auch nur einen kleinen Finger zu vermissen und einen kleinen Finger irgendwo, ich sag mal, in Starre zu halten oder in Inaktivität zu halten, sondern es ist wirklich die Zeit, wo jeder gebraucht wird, im Geist seinen Platz einzunehmen. Weil wenn der Ruf erschallt, alle Mann an Deck, dann geht es immer darum, dass das Schiff irgendwie gedreht wird. Ja, irgendwie, es muss etwas bewirkt werden, was sonst nicht bewirkt wird. Ja, deswegen müssen alle Mann an Deck. Das muss irgendwie, entweder ist das Gerät ins Schleudern oder ins Schlingern oder die Segel werden irgendwie, was weiß ich, zerrissen oder keine Ahnung, was einfach so alles sind. Ich bin jetzt kein Seefahrer, aber ich hoffe, dass keiner zuhört, aber... Aber so wie ich das verstehe, geht es letztendlich immer darum, wenn alle mal an Deck müssen, dann geht es darum, dass einfach, ja, da muss was gedreht werden, da muss das in Ordnung gebracht werden. Und ich glaube, wir leben in dieser Zeit und Gott hat es nochmal an diesem Wochenende auch so klar bestätigt, auch durch die prophetischen Worte, wirklich diese Zeit, in der wir leben, ist wirklich eine heiße Zeit von der weltlichen Situation her, aber auch von der geistlichen Situation, weil letztendlich ist ja immer alles, was du in der Welt im Sichtbaren siehst, nur ein Abbild dessen, was im Geist passiert. Ja? Wenn du in der Welt irgendwo zum Beispiel einen Krieg siehst, dann steht dahinter normalerweise ein geistlicher Krieg und normalerweise ist tobt der geistliche Krieg schon längst, bevor es den sichtbaren Krieg gibt. Ja? Und deswegen, ich sage immer so, das Effektivste, um zum Beispiel einen Krieg im Sichtbaren in einem Land zu verhindern, ist, dass jeder Sohn und jede Tochter Gottes an Deck ist und ihren Platz einnimmt. Und seinen Platz einnimmt, egal ob Mann oder Frau. Jeder muss an Deck sein, weil dann kann das Schiff Kurs halten. Jeder muss seinen Platz einnehmen im Geist. Jeder muss scharf sein im Geist in dieser Zeit. Also es ist wichtig, auch jetzt, auch nach diesem Wochenende, weißt du, das ist ja auch jetzt gerade wie so ein Weckruf im Geist. Und es ist wichtig, weißt du, wir können es uns nicht mehr leisten, in Schlaf zu fallen. Die Zeit ist vorbei, weißt du, die Zeit irgendwie... Spielchen zu spielen, zu denken, ja, dann drehe ich halt noch mal ein paar Runden und dann gucke ich noch mal da ein bisschen nach mir und dann gucke ich noch mal da ein bisschen. Also weil letztendlich geht es ja immer darum, es geht immer um die Frage, stehen wir zur Verfügung für das Schiff Gottes oder sind wir auf uns selber konzentriert? Weil das ist immer der Punkt. Letztendlich, wenn du auf dich selber konzentriert bist und nur nach dir guckst, und das kann manchmal sogar fromm verklausuliert sein, ja, ich muss gucken, ich brauche innere Heilung und ich brauche dies und jenes. Weißt du, und ja, natürlich brauchen wir innere Heilung und ja, und ich brauche Befreiung und da sind noch Dämonen im Heim. Ja, mag auch sein, dass du das brauchst und dass du Befreiung brauchst und dass du innere Heilung brauchst. Aber ich sag dir eins, ich gebe dir wirklich den guten Rat, während du Gott dich heilen lässt und befreien lässt, beginne trotzdem schon deinen Platz einzunehmen. Ich meine, Gott würde dich nicht an die vorderste Front stellen, wenn du einfach noch mehr Bedarf hast, um einfach auch gereinigt und freigesetzt zu werden, um wirklich dann auch stehen zu können. Aber es beginnt damit, von dir selber wegzuschauen. Die Entscheidung, von dir selber wegzuschauen, ist die erste Entscheidung, um deinen Platz wirklich einzunehmen. Die Entscheidung, nicht von dir selber wegzuschauen, sondern dich immer um deine eigenen Bedürfnisse und gucken, wo geht's bei mir weiter und wie ist bei mir und so weiter, ist immer gucken auf dich selber, bewirkt letztendlich, dass du nie deinen Platz einnimmst. Ja? Und letztendlich bewirkt es sogar so, dass das, was du denkst, was du unbedingt in deinem Leben erledigt haben musst, dass du es nie erledigt kriegst. Das ist das Problem. Deswegen hast du manche Christen, die 20 Jahre immer um den gleichen Berg, um die gleiche Verletzung, um das gleiche Trauma, um die gleichen Probleme einfach in ihrer Seele herumkreisen, 20 Jahre lang, ohne dass sich was verändert. Warum? Wenn du dich nur darauf konzentrierst, 20 Jahre lang frei zu werden von diesem Trauma und von diesem Problem, wirst du wahrscheinlich 20 Jahre noch nicht frei sein und du hast die Zeit verplempert. Und Gott kann dich nicht gebrauchen. Weißt du, tu das eine und lass das andere nicht. Nimm deinen Platz ein, geh voran, nimm deinen Stand ein, sei ein Teil dessen, was Gott jetzt tut, schau einfach, wo er dich gebrauchen will und gleichzeitig lass ihn an dir wirken und lass ihn dich befreien und lass ihn und nimm innere Heilung in Anspruch und nimm Befreiungsdienst in Anspruch, wenn du es brauchst und lass dir die Vögel rausschießen, die da noch in deiner Seele sitzen und so weiter. Alles gut, ja. Ja, ist so. Ich meine, das ist ein guter Spruch eigentlich im Deutschen, wenn man sagt, ja, jemand hat einen Vogel, ja. Ich meine, vielleicht kommt es ja, ich weiß es jetzt nicht, aber ich habe es jetzt nicht etymologisch untersucht, aber vielleicht kommt es ja ursprünglich aus dem geistlichen Sprachgebrauch, ja. Irgendein Vogel, ja, der ein Nest gefunden hat in der Seele eines Menschen und der halt rausgeschossen werden muss, ja. Ja, also lass dir die Vögel rausschießen, aber gleichzeitig nimm deinen Platz ein jetzt in dieser Zeit. Es ist keine Zeit für Spielchen, es ist keine Zeit für Ehrenrunden drehen und nochmal 5 Runden. Ja. Und wenn du dann sagst, ja, hey, wie wär's, nimmst mal deinen Platz ein. Ja, ich brauche noch mehr Heilung, ich brauche noch mehr Befreiung. Ich brauche noch mehr Zurüstung. Ja, manche Christen machen eine Schule nach der anderen und noch mal eine Schule, noch mal eine Schule. Weißt du, und ich spreche jetzt nicht von der Glory Life Schule, weil die Glory Life Schule ist eine Dauerzurüstungsinstitution, die dich einfach im Alltag zurüstet, verstehst du? Aber weißt du, noch ein Jahr auf die Bibelschule und noch 3 Jahre Ausbildung und noch 5 Jahre dies und das und jenes und noch ein Online-Kurs über Heilung und Fluchbereinigung und so weiter. Und weißt du, das ist ja alles gut, aber ohne dass du deinen Stand einnimmst, wirst du nie wirklich frei. Ich kann dir sagen, wirklich der Punkt, an dem ich tatsächlich frei geworden bin oder begonnen habe, frei zu werden von meinen Belastungen, war der Punkt, und das ist schon sehr lange her, wo ich das erkannt habe, das war noch bevor ich im vollzeitlichen Dienst war, war wirklich dieser Punkt, wo ich hatte viele seelische Probleme, aber irgendwann habe ich erkannt, okay, ich muss mich einfach entscheiden, von mir selber wegzuschauen und anstatt auf mich zu gucken, einfach zu beginnen, andere Menschen zu leben. Ja, um mich auf andere Menschen auszurichten und ihnen zu dienen. Ja. Und das war der Punkt eigentlich, ich würde sagen, das war eigentlich der Punkt der Entscheidung, wo mein Dienst im Reich Gottes begonnen hat. Ja. Ich war da nicht sofort von heute auf morgen vollzeitlich natürlich, aber da hat der Dienst im Reich Gottes begonnen und gleichzeitig hat wirklich der Weg in dauerhafte Befreiung begonnen. Verstehst du? Gleichzeitig. Das hängt miteinander zusammen. Weißt du, dein Weg in vollkommene Freiheit hängt mit deiner Bereitschaft oder mit deiner Entscheidung zusammen, von dir selber wegzuschauen und einfach Gott zu dienen. Weißt du? Und ich weiß, es gibt immer zwei Seiten, auf denen man vom Pferd fallen kann. Natürlich, die andere Seite ist die, natürlich wie ein Irrer, einfach Gott zu dienen und nie dich um das zu kümmern, was in deiner eigenen Seele eigentlich los ist und dir nie irgendwas raushauen zu lassen oder gar so im Hyperglauben, so nach dem Motto, ja, also ich brauche nichts mehr, Befreiung, da bin ich längst dran vorbei und überhaupt, und Reinigung brauche ich auch nicht mehr, ich bin schon super, die Gerechtigkeit Gottes und so weiter, da gibt es nichts mehr, was Gott nicht mehr in meiner Seele tun will, sondern ich diene dem Herrn, Halleluja, weißt du, und dann kannst du tatsächlich auch irgendwann das Schiff an die Wand fahren, weil du irgendwann mal einfach, du dienst und dienst und dienst, der Feind greift dich an und ohne dass du es merkst, sind diese unbereinigten Dinge in deiner Seele, die du dich weigerst zu bearbeiten und bumm, kracht das Schiff. Ja. Also es gibt immer die zwei Seiten, verstehst du? Also ja, also einfach kleiner Disclaimer hier an der Stelle, aber ich glaube in vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass wir wirklich erstmal diesen ersten Schritt lernen müssen, wirklich uns bewusst zu entscheiden, von uns selber wegzuschauen, auf Jesus zu schauen und zu sagen, Herr, hier bin ich, ich will meinen Platz einnehmen. Wenn ich auch noch vielleicht noch ein etwas, ich sage mal, nehmen wir mal an, du bist das Bein am Körper, da sagst du vielleicht, ja, wenn ich auch noch ein bisschen ein hinkendes Bein bin, aber Hauptsache ich fange schon mal an zu funktionieren als Bein. Ja. Wenn ich vielleicht noch ein bisschen ein schwerhöriges Ohr bin, aber ich fange schon mal an zu hören. Ja. Wenn ich noch ein bisschen verschleiertes Auge bin, aber ich entscheide mich schon mal zu sehen. Weißt du, das wäre so, wie wenn du sagen würdest, ja, ich sehe noch nicht so klar, also Augen zu. Ja, ich brauche sie nicht mehr, verstehst? Sondern nein, du tust das, was möglich ist. Weißt du, Gott reinigt dich immer mehr, Gott setzt immer mehr das frei, was er wirklich in dich hineingelegt hat. Er synchronisiert dich immer mehr mit dem Ton des Himmels. Ja. Ich habe es am Wochenende erzählt, als Gott mir mal gesagt hat, ja, bisher eigentlich, Georg hat er gesagt, war dein Dienst wirklich ein aufrichtiger Versuch, wirklich ein gutes Stück für mich zu spielen und einen guten Ton von dir zu geben, aber es war alles noch ein bisschen so wie so ein ungestimmtes Orchester. Ja. Was nicht sehr angenehm klingt in den Ohren. Ja. Ich sage, okay, Herr, musst du noch ein bisschen tunen. Ja. Verstehst du? Ja, und das ist gut, verstehst du? Aber fang an zu spielen. Amen. Wenn du nie anfängst zu spielen, dann wird es auch nie gestimmt. Ja, die Orchesterspieler, die müssen am Anfang, ja, das ist immer dieses, was sich so grauenhaft anhört, wenn sie beginnen, ihre Sachen zu stimmen. Ja? Aber wenn sie das nicht machen, dann stimmt der Ton nie. Ja? Also musst du es wagen, einfach auch mal einen schrägen Ton erstmal loszulassen. Aber Hauptsache, du machst einen Ton. Ja? Amen. Ja, ist wichtig. Hauptsache mal einen Ton. Ja? Halleluja. Ja, manchen Menschen wartet, oder Söhnen und Töchtern Gottes, wartet Gott einfach immer noch drauf, dass mal ein Ton hervorkommt. Ja, und jetzt ist jetzt kein Aufruf, dass jetzt jeder sich einen Schofar schnappen soll und blasen soll. Ich bin immer froh, wenn Leute unaufgefordert Schofar blasen, was ja eigentlich bei uns nicht üblich ist. Oder eigentlich sollen die Leute ja zu mir kommen oder zu dem, der es leitet, und fragen vor. Aber wenn einer am Wochenende hat auch wieder irgendjemand Schofar geblasen, ja, dann denke ich immer innerlich, oh ja, hoffentlich ist der richtige Ton. Ja. Weil wenn du das Schofar falsch bläst, dann ist es wirklich richtig grauenhaft. Ja. Aber wenn es der richtige Ton ist, dann sage ich, okay, gut, ja, dann können wir es ja lassen. Ja. Tatsächlich. Ja, also Schofar muss man schon echt üben, um das echt so reinzubringen, dass es echt passt. Ja. Und wenn es passt, dann ist gut. Und ja, aber weißt du, trotzdem, jetzt geistlich gesprochen, bitte nicht jetzt auf Schofar nehmen, sondern geistlich gesprochen, blas einfach. Halleluja, geh voran. Ja. Ja, auch bei den Menschen um dich herum, erzähl ihnen von Jesus, auch wenn es vielleicht beim ersten Mal irgendwie das Gespräch irgendwie aus dem Ruder läuft und was weiß ich, am Ende endet es darin, dass sie dich beschimpfen oder keine Ahnung, was soll's, oder auch, dass du hinterher denkst, meine Güte, das hätte ich jetzt doch anders sagen sollen. Weißt du, so lernst du ja. Wenn du nie Leuten von Jesus erzählst, dann lernst du auch nie, es ihnen so weiterzugeben, dass es effektiv ist. Ja? Wenn du anfängst, ihnen von Jesus zu erzählen, dann merkst du plötzlich, ah, das hätte ich noch sagen sollen, das hätte ich noch sagen, ja super, dann sag, Herr, das nächste Mal habe ich schon wieder dazugelernt. Das nächste Mal wird es noch besser. Aber mach einen Ton, verstehst du? Halleluja. Es ist die Zeit. Alle Hände an Deck. Amen. Okay, lass uns beten zum Schluss, dass wirklich jeder seinen Platz in dieser Zeit einnimmt, dass alle Hände an Deck kommen, auch derjenigen, die über Livestream zuschauen heute Abend. Ich sag dir, alle Hände an Deck. Ja, nimm deinen Platz ein, Vater, und ich danke dir wirklich für die unterschiedlichen Söhne und Töchter Gottes, Herr, die unterschiedlichen Gaben, die du hineingelegt hast. Ich danke dir, Herr, für die prophetischen Evangelisten, Herr, und ich danke dir, Herr, für die prophetischen Beter, Herr, und ich danke dir, Herr, für die Lehrer, Herr, und ich danke dir, Herr, für die Prediger, Herr, und ich danke dir, Herr, für die Hilfeleister, Herr, die dazu beitragen, dass das Evangelium verkündet werden kann und dass Gemeinde überhaupt stattfinden kann, Herr. Ich danke dir für die Köche und ich danke dir für die Ordner und ich danke dir für die Begrüßer und ich danke dir für die Medienleute und ich danke dir für die Videoschneider und ich danke dir für die Lobpreiser und ich danke dir, Herr, für die Techniker und ich danke dir für die Büchertischler und ich danke dir, Herr, für den Putzdienstler und ich danke dir, Herr, für die, die auf die Straße gehen und dort das Evangelium verkünden, Herr. Ich danke dir, Herr, für sie alle. Aber Vater, ich bete, Herr, dass es niemand mehr in deiner Familie gibt, der nicht irgendwo einfach seinen Platz einnimmt, Herr. Der nicht irgendwo beginnt, Herr. Halleluja. Und ich danke dir auch, Herr, dass wenn wir irgendwo beginnen, dass es ja nicht heißt, dass der Dienst, mit dem wir beginnen, dann lebenslänglich ist, sondern, sondern du führst uns ja auch weiter gemäß der richtigen Einsatzweise für uns, Herr. Aber Vater, ich bete, dass jeder sich wirklich auf den Weg macht, Herr. Und Herr, gerade da, wo vielleicht massive Probleme noch in der eigenen Seele sind, vielleicht massive Belastungen, Herr. Herr, ich setze wirklich Freisetzung frei, ich setze Befreiung frei, ich setze innere Heilung frei, ich setze all die Dinge frei, die es braucht, Herr. Herr, für zunehmende Freiheit, aber gleichzeitig setze ich wirklich frei und vor allem anderen setze ich frei, dass wirklich diese Entscheidung innerlich fällt. Herr, ich will nicht mehr länger auf mich selber schauen, sondern ich schaue weg von mir, auch wenn meine Seele schmerzt, auch wenn mein Körper schmerzt, auch wenn ich hier Einschränkungen habe oder dort Einschränkungen momentan noch habe. Aber ich entscheide mich mit den Möglichkeiten, mit denen ich habe, von mir selber wegzuschauen, um meinen Platz einzunehmen, um wirklich ein Licht zu sein für diese Welt, ein Zeugnis zu sein, ein Teil der Familie Gottes zu sein, ein Teilhaber zu sein an dem, was du jetzt in dieser Zeit tust. Herr, gebrauche mich und ich vertraue dir, dass indem ich vorangehe und mich gebrauchen lasse, du mehr und mehr auch mein Inneres umgestaltest in deinem Plan und in deinem Willen, Herr. Dafür danke ich dir, Jesus, Herr. Ich danke dir, Herr, wirklich, dass dein Ruf erschallt, Herr. Alle Hände an Deck, alle Mann an Deck, alle Frauen an Deck, Herr. Aber ich danke dir, Herr, dass mit diesem Ruf auch die Befähigung kommt, Herr. Halleluja. Dass jeder Einzelne seinen Platz in optimaler Weise einnehmen kann. Danke dafür, Jesus. Danke, Herr, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, in dieser spannenden Zeit, Herr. Und dass wir alle gemeinsam an Deck sein dürfen und dass wir mit dazu beitragen dürfen, Herr. Dass das Schiff, das sich Gemeinde nennt, Herr, auf Kurs bleibt, immer wieder kommt, Herr. Und dass auch die um uns liegende Gesellschaft, das um uns liegende Land, Herr, die um uns liegende Region, Herr, wirklich auch durch unseren priesterlichen Dienst, Herr, er hat gesagt, wir sind Könige und Priester, Herr, auch durch unseren priesterlichen Dienst, Herr, wirklich immer wieder auf Kurs gebracht wird, Herr. In Jesu Namen, Herr, dass Dinge selbst in weltpolitischer Hinsicht, Herr, durch uns geschiftet werden, indem wir unseren Platz einnehmen, Herr. Und Herr, du hast in deinem Wort deutlich gemacht, am Ende hat jeder den gleichen Lohn, egal welchen Platz er eingenommen hat. Und wenn wir zum Beispiel im Gebet eintreten, Herr, für die Situation in Europa, Herr, und hier wirklich ein Shift kommt, weil wir als ganze Gemeinde stehen und unseren Platz einnehmen, Herr, so hat am Ende für den Shift jeder den gleichen Lohn, Herr. Egal, ob jemand diesen Dienst unterstützt hat am Büchertisch oder im Reinigungsdienst oder vorne an der Kanzel oder konkret im Gebet, Herr. Ganz egal, wo wir diesen Dienst unterstützt haben, Herr, wir haben am Ende den gleichen Lohn, Herr. Und dafür danke ich dir, Jesus, Herr. Und ich danke dir für diese Armee, die aussteht in dieser Zeit, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Jesus. Du hast deine Armee, Herr. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, dass deine Mobilisierung funktioniert, Herr. Halleluja. Halleluja. Und dass jeder wirklich optimal an den Platz kommt, Herr. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Amen. Glory. Yes. Amen.